Nur in einer Scheißwelt wie dieser können Sie so tun, als seien Sie unschuldig, ohne dabei auch nur eine Miene zu verziehen. Aber genau darum geht's. Überall, an jeder Straßenecke sehen wir Todsünden. In jeder Wohnung. Und wir nehmen es hin. Wir tolerieren es, weil es schon zur Gewohnheit geworden ist. Es ist trivial. Wir tolerieren es morgens, mittags und nachts. Nun, ab jetzt nicht mehr. Wir sind dem Land verbunden. Wagemut und Unheil sind jetzt eins. Bespuckt mich auf der Straße. Doch dieses Leben bleibt mein. Dieses Leben bleibt mein.